внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шпулеметия. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальным лечь на пол и задержать дыхание! Bei Schwule Mädchen durch Hamburg gehen, dann bleiben die Leute einen Augenblick lang ruhig stehen. Sie sehen uns an, warten, was passiert, bis sie wissen, es ist Zeit, dass wir zusammen durchgehen. Auf entlegenen Wegen, in verregneten Städten, nach vernebelten Wegen, in zertretenen Wegen, an beschädigten Theken, auf ungezählten Planeten, im täglichen Leben können dir schwule Mädchen begegnen. Schwule Mädchen, Sondereinheit, schwule Mädchen, kein Weiter, schwule Mädchen, an jeder Ecke, schwule Mädchen, in deiner Stadt, schwule Mädchen, wir sind schwule Mädchen, wir sind schwule. Schwule Mädchen, Propaganda, Son Opa. Hammer bringt sogar Großstadtpunker durcheinander. Überzeugt vom Gegenteil. Wir zählen bis drei, dann wollen wir bewegen, weil auf jeden Fall gut für Seelenheil. Und ganz nebenbei gehen wir steil in der Nachbarschaft. Worauf wartet ihr noch? Es ist viel zu spät, Leute, macht mal klar. Für das Killerkommando, das am Mikro steht, bis der Tag verwacht. Also seid ihr dabei, wenn der Beat losgeht. Wenn der Beat, wenn der Beat, wenn der Beat, wenn der Beat, wenn der Beat losgeht. Schwule Mädchen, Sondereinheit. Schwule Mädchen, kein Weiter. Schwule Mädchen, an jeder Ecke. Schwule Mädchen, in deiner Stadt. Schwule Mädchen, wir sind schwul. Schwule Mädchen durch Hamburg gehen, dann bleiben die Leute einen Augenblick lang ruhig stehen. Sie sehen uns an, warten, was passiert, bis sie wissen, es ist Zeit, dass wir zusammen durchdrehen. Durchdrehen, durchdrehen. Schwule Mädchen, Sondereinheit. Schwule Mädchen, kein Weiter. Schwule Mädchen, an jeder Ecke. Schwule Mädchen, in deiner Stadt. Schwule Mädchen, wir sind schwule Mädchen. Wir sind schwule Mädchen. Schwule Mädchen, Sondereinheit. Schwule Mädchen, kein Weiter. Schwule Mädchen, an jeder Ecke. Schwule Mädchen, in deiner Stadt. Schwule Mädchen. Wir sind schwule. Sondereinheit, Kampfeinsatz, dabei. An jeder Ecke, in deiner Stadt. Spinny, Spinny, bring die Mädchen, Rookie, weg.